Erster, ich sage euch, ein Kind erbt alles. Aber solange es klein ist, ist es wie ein Arbeiter. Zweiter, das Kind muss aufpassen. Es hat Leute, die ihm helfen. Sie helfen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Vater bestimmt diesen Zeitpunkt. Dritter, so ist es auch mit uns. Als wir klein waren, waren wir wie Sklaven. Wir mussten an einfache Dinge in der Welt glauben. Vierter, aber dann kam die richtige Zeit. Gott schickte seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren. Er lebte nach dem Gesetz. Fünfter, Jesus kaufte uns frei. Wir waren vorher unter dem Gesetz. Jetzt sind wir Gottes Kinder. Sechster, ihr seid jetzt Gottes Kinder. Deshalb hat Gott seinen Geist geschickt. Der Geist ist in unseren Herzen. Er ruft, aber, Vater. Siebter, du bist jetzt kein Sklave mehr. Du bist ein Kind von Gott. Wenn du ein Kind bist, erbst du auch alles von Gott. Achter, früher kanntet ihr Gott nicht. Ihr habt falschen Göttern gedient. Das waren keine echten Götter. Neunter, jetzt kennt ihr Gott. Oder besser gesagt, Gott kennt euch. Warum wollt ihr wieder zu den alten, schwachen Dingen zurück? Wollt ihr ihnen wieder dienen? Zehnter, ihr achtet auf bestimmte Tage. Ihr achtet auf Monate und Feste und Jahre. Elfter, ich habe Angst. Vielleicht habe ich umsonst für euch gearbeitet. Zwölfter, werdet wie ich. Ich war wie ihr. Brüder und Schwestern, ich bitte euch. Ihr habt mir früher nichts Böses getan. Dreizehnter, ihr wisst es, ich war krank. Deshalb habe ich euch das erste Mal von Jesus erzählt. Vierzehnter, ihr habt mich nicht schlecht behandelt. Obwohl ich krank war. Ihr habt mich wie einen Engel von Gott aufgenommen. Ihr habt mich wie Jesus aufgenommen. Fünfzehnter, wo ist eure Freude jetzt? Ich weiß, ihr hättet mir eure Augen gegeben, wenn es möglich gewesen wäre. Sechzehnter, bin ich jetzt euer Feind? Nur weil ich euch die Wahrheit sage? Siebzehnter, diese Leute sind nicht gut für euch. Sie wollen euch wegschicken. Sie wollen, dass ihr nur für sie da seid. Achtzehnter, es ist immer gut, wenn man sich für etwas Gutes einsetzt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin. Neunzehnter, meine Kinder, ich habe wieder Schmerzen für euch. Ich warte, bis Jesus in euch ganz da ist. Zwanzigster, ich wäre jetzt gern bei euch. Ich möchte anders mit euch reden. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. 21. sagt mir, ihr wollt nach dem Gesetz leben. Aber hört ihr denn nicht, was im Gesetz steht? 22. es steht geschrieben, Abraham hatte zwei Söhne. Einer war von einer Sklavin. Der andere war von einer freien Frau. 23. der Sohn von der Sklavin wurde normal geboren. Der Sohn von der freien Frau wurde durch Gottes Versprechen geboren. 24. das ist ein Bild. Es zeigt zwei Abmachungen. Die eine Abmachung ist vom Berg Sinai. Sie macht uns zu Sklaven. Das ist Hagar. 25. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien. Das ist wie Jerusalem heute. Jerusalem ist mit seinen Kindern Sklave. 26. aber das Jerusalem im Himmel ist frei. Das ist unsere Mutter. 27. es steht geschrieben. Freue dich, du Frau, die keine Kinder hat. Singe und tanze, du Frau, die keine Schmerzen hat. Denn die verlassene Frau hat mehr Kinder als die Frau mit Mann. 28. Brüder und Schwestern, ihr seid wie Isaak. Ihr seid Kinder von Gottes Versprechen. 29. Früher hat der Sohn, der normal geboren wurde, den Sohn verfolgt, der durch den Geist geboren wurde. So ist es auch jetzt. 30. aber was sagt die Bibel? Schick die Sklavin und ihren Sohn weg. Der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der freien Frau erben. 31. also, Brüder und Schwestern, wir sind nicht die Kinder der Sklavin. Wir sind die Kinder der freien Frau.